Liebe Jungs, liebe Mädchen, willkommen bei der Radiosendung. Nothing is real. Welcome to the mic of the show. This is John Lennon. Und Sir Frank. And with us on today's show will be my hero, Chuck Berry. Vor einem Jahr saß ich mit Hermann Hermann in einer Kneipe und wir überlegten, wer ist wohl der älteste lebende, wirkliche Rockmusiker unserer Generation, und wir kamen auf Chuck Berry. Und nun ist er gestorben und diese Sendung widmet sich Chuck Berry und den Beatles. Denn die Beatles haben sehr viel Chuck Berry gespielt, vor allem John. Jeder von ihnen hatte sein Rock'n'Roll-Vorbild. Für John war es eben Chuck Berry, für George war es Carl Perkins und Paul liebte Buddy Holly und Little Richard. Liebe Freunde der raren Beatles-Musik, für die Aufnahmequalität muss ich mich nicht entschuldigen. Es ist eine frühe Aufnahme von 1960, ein Chuck Berry-Song, aufgenommen im Wohnzimmer von Paul McCartney, mit John, Paul, George und Stu Sutcliffe, der Bass spielte, bevor es Paul übernahm und bevor es überhaupt einen Schlagzeuger gab. Also diese Aufnahme ist ohne Schlagzeug. Nun, in dieser Sendung werdet ihr viele Aufnahmen hören aus der Beatles-Zeit, in verschiedensten Situationen, im Studio, auch in der Probe oder mit Chuck Berry auch zusammen. Das gab es dann in den 70er Jahren mit John Lennon. Von den Erfindern des Rock'n'Roll hatte Elvis sicher das Sexappeal und den Charme. Aber Chuck hatte die Gitarre. Here he is, Chuck Berry! Information, give me Memphis, Tennessee. I had to Und nun hört euch mal den gleichen Song an, von den Beatles aufgenommen am 1. Januar 1962, um bei der Firma Decca einen Vertrag zu bekommen. Sie lehnten jedoch ab. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me. She would not leave her number, but I know who placed the call. Small coat took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, more than that I cannot have. Only that I miss her and all the fun we had. We were pulled apart because her ma would not agree. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. The last time that I saw Marie, she was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, trickle from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. She was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheek, trickle from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. Das war zweimal Memphis, Tennessee, einmal live mit John eingespielt in einer Fernsehshow 1974 und dann 1962 im Studio für die Decca Firma. Im gleichen Jahr bin ich mit meinem Philips-Tonbandgerät nach Hamburg gereist, um die Beatles selber aufzunehmen, denn ihr wisst ja, die Beatles haben in Hamburg begonnen. Jetzt hört ihr die im Star-Club gespielten Kompositionen von Chuck Berry, I'm Talking About You und Little Queenie. Yes, I think it's George. Coming from the south of the border. Singt hier Paul und nicht John. Die Beatles haben 1969 in den Pausen von Abbey Road Aufnahmen, aber auch immer wieder auf die alte Rock'n'Roll Musik zurückgegriffen. Hört hier mal einige Aufnahmen, die ich im Studio gemacht habe, als gefilmt wurde. Maybelline von Chuck Berry und danach wird es dann Brown Eyed Handsome Man. Und den hat dann Paul McCartney in seiner Solokarriere auch wieder aufgenommen. 1999, den hört ihr dann danach. As I was motorbading over the hill, saw Maybelline in a coupe bill. Wee wee hours, I was rolling slowly cause of drifting showers. Doing out dirty, still moving up with me. Playing the dirty, still holding back. Maybelline, why can't you be true? Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Go, Jojo. Uh-huh. world began. A whole lot of women just a jelly stick for a brown-eyed handsome man. A lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Brown-Eyed Handsome Man 1969 von den Beatles aufgenommen und 30 Jahre später von Paul McCartney mit David Gilmour von Pink Floyd an der Gitarre, mit Ian Paice von Deep Purple am Schlagzeug und noch jemand anders, ist mir gerade entfallen. Aber auch so eine große Persönlichkeit aus der Musikszene, naja. Auch John Lennon konnte in seiner Nicht-Beatles-Zeit 1975 nicht vom Rock'n'Roll und Chuck Berry lassen. Hört euch diese ausgenommene, tolle Aufnahme von Sweet Little 16 an. Und zwar nicht die von der LP-CD, sondern ein Outtake, den ich da habe. Sweet little 16. If you were to try and give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry, right? In the 1950s, the whole generation worshipped his music, and when you see him perform today, past and present all come together, and the message is, hail, hail, rock and roll, right on. I've got it, I've read it. Johnny? Yes? Let's be good. Okay. Yeah. Johnny B. Good 1974, davor 30 Days von Chuck Berry, gespielt an der Gitarre von George Harrison, gesungen von John 1969. Und nun die Beatles live in Germany, ja, in München 1966 mit dem Chuck Berry Song. Against us. Nun, meine Lieben, die Sendung geht dem Ende zu. Hier hört ihr Short Fat Fanny. Und Sir Frank will euch wieder einladen nächsten Monat zu Nothing Is Real. Kommt und hört.